Der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas. Zweiter Teil. Im Jahre 1815 ließ in Marseille eine verleumderische Denunziation den jungen Seemann Edmond Dantès, zweiter Offizier auf der Pharaon, in den Kerkerlöchern der Festungsinsel If verschwinden. Wie es aussah, auf immer. Allein unter seinen Mitgefangenen befand sich ein gewisser Abbé Faria. Ihm verdankte er Klarheit darüber, wer und was ihn zu Fall gebracht hatte. Eine Intrige nämlich seiner beiden Rivalen, des Fischers Fernand und des Buchhalters Danglars. Ein Komplott befördert zu allem Unglück vom geheimen Interesse des Staatsanwalts Villefort, einen Stolperstein auf seiner Laufbahn aus dem Weg zu räumen. Der sonderbare Abbé vermachte ihm darüber hinaus ein ungeheures Vermögen, welches auf der Insel Monte Cristo versteckt lag. Und er verschaffte ihm schließlich durch seinen Tod sogar die Freiheit. Denn es war der Sack, mit dem sein Leichnam ins Meer geworfen werden sollte, mittels dessen Dantès die Flucht gelang. Jetzt brannte er auf Rache. Dennoch bezähmte er über 9 Jahre sein Verlangen, während derer er als Graf von Monte Cristo die Welt bereiste und alle nur erdenkbaren Erkundigungen über seine Widersacher einzog. Zu Beginn des Jahres 1838 nun machte er scheinbar zufällig in Rom die Bekanntschaft von Albert von Morcerf, dem Sohn des einstigen Fischers Fernand und jener Mercedes, die vor einem Vierteljahrhundert seine Braut gewesen war. Albert lud den Grafen ein, ihn in Paris zu besuchen. Der Besuch fiel auf den 21. Mai. Wir sind für heute Vormittag zum Frühstück verabredet. Und wann erwarten Sie Ihren Gast, Albert? Um 10:30. Oh. Aber Sie werden mir hoffentlich noch 5 Minuten Gnadenfrist bewilligen, mein lieber Morel. Sie trauen ihm wirklich zu, dass er pünktlich sein wird? Ich traue ihm alles zu. Ich war zum vorigen Karneval in Rom, wo ich von Räubern ergriffen wurde. Sie verlangten 4.000 römische Taler für meine Freilassung. Ich hatte nur 1.500 dabei. Die Räuber ließen sich auf einen Handel ein? Nein, es kam wie durch ein Wunder der Graf von Monte Cristo, den ich tags zuvor kennengelernt hatte. Er sagte dem Hauptmann 2 Worte ins Ohr und ich war frei. Dieser Mann ist wohl ein Phänomen. Nein, er ist ganz einfach der Graf von Monte Cristo. Monte Cristo. Monte Cristo ist eine ganz kleine Insel im mittelländischen Meer, von der ich oft Seeleute habe sprechen hören, welche in den Diensten meines Vaters standen. Den Grafentitel wird er in der Toskana gekauft haben. Ah, der Graf ist also reich. Das will ich meinen. Die Uhr hatte noch kaum 10:30 geschlagen, als die Tür aufging und der Graf von Monte Cristo eintrat. In der größten Einfachheit gekleidet, aber alles, was er trug, war nach dem feinsten Geschmack. Die Pünktlichkeit ist, wie man sagt, die Höflichkeit der Könige, doch kann sie mit dem besten Willen nicht immer die der Reisenden sein. Herr Graf, ich möchte mir erlauben, Ihnen meinen Gast vorzustellen. Herr Maximilien Morel, Kapitän des Spice. Bei diesem Namen trat der Graf unwillkürlich einen Schritt vor. Ihm war es, als würde sein ehemaliger Patron vor ihm stehen. So sehr glich der Sohn seinem Vater. Herr Graf? Der Herr trägt eine schöne Uniform. Sie haben unsere Afrikaner noch nicht gesehen, Graf? Noch nie. Unter dieser Uniform schlägt eines der mutigsten und edelsten Herzen der Armee. So, der Herr hat ein edles Herz, desto besser. Meine Herren, es ist angerichtet. Erlauben Sie mir, Graf, Ihnen den Weg zu zeigen. Erlauben Sie mir ein Geständnis. Ich bin hier fremd zum ersten Mal in Paris. Die französische Lebensart ist mir daher vollkommen unbekannt. Ich habe bis jetzt nur auf orientalische Weise gelebt, eine Weise, die wohl ganz den Gegensatz zu den feinen Pariser Sitten bildet. Ich bitte Sie daher, meine Herren, mich zu entschuldigen, wenn Sie mein Wesen etwas zu türkisch, zu neapolitanisch oder zu arabisch finden sollten. Mein teurer Graf, ich fürchte, dass Ihnen die Pariser Küche weniger zusagen wird als die in Rom. Wenn Sie hier Platz nehmen wollen? Danke. Ich esse überall und alles. Nun esse ich wenig. Aber gerade heute habe ich den besten Appetit, da ich seit gestern früh nichts gegessen habe. Wie? Seit gestern früh? Ich habe geschlafen. Was ich immer tue, wenn mich hungert, ohne dass ich Lust zu essen habe. Sie gebieten also über den Schlaf, Herr Graf? So ziemlich. Zum Wohle, meine Herren. Zum Wohle. Zum Wohle. Sie haben wohl ein Mittel dafür? Ein unfehlbares. Ja, das wäre herrlich für unsere afrikanischen Soldaten, für die wir oft nichts zu essen und zu trinken haben. Kann man vielleicht erfahren, Worin dieses Mittel besteht? Mein Gott, ja, ich mache kein Geheimnis daraus. Es ist eine Mischung aus Opium und aus bestem Haschisch. Hm. Daraus macht man Pillen und innerhalb von 10 Minuten nach deren Einnahme erfolgt die Wirkung. Aber zu etwas Wichtigerem. In Rom, lieber Vicomte, sagten Sie, wenn ich nicht irre, einige Worte von einer projektierten Heirat? Die Sache ist immer noch ein Projekt. Mein Vater ist sehr dafür und ich glaube wirklich, Ihnen binnen kurzem meine zukünftige vorstellen zu können. Eugénie Danglars. Eugénie Danglars? Ist Ihr Vater nicht der Baron Danglars? Ja, aber ein Neugebackener. Na, das tut nichts, wenn er nur dem Staate Dienste geleistet hat, durch welche er diese Auszeichnung verdient. Ach, lassen wir die Danglars. Herr Graf, wir müssen Ihnen eine passende Wohnung auswählen. Vielen Dank. Eine Wohnung steht schon für mich bereit. Ich schickte meinen Kammerdiener voraus, er hat mir ein Haus gekauft und es möblieren lassen. Sie haben also einen Kammerdiener, der Paris kennt? Nein, er kommt wie ich zum ersten Mal nach Frankreich. Er ist ein Schwarzer und stumm. Der arme Kerl wird alles verkehrt gemacht haben. Er übergab mir diesen Zettel mit meiner neuen Adresse. Champs-Élysées Nummer 30. Sehr, sehr fürstlich. Es bleibt uns also nichts weiter übrig, als dem Herrn Grafen jene kleinen Dienste zu erweisen, die noch in unserer Macht stehen. Ich verschaffe Ihnen Zutritt zu allen Theatern in Paris. Danke, mein Herr. Mein Haushofmeister hat bereits Befehl erhalten, mir in jedem Theater eine Loge zu mieten. Ist Ihr Haushofmeister nicht ein stummer Schwarzer? Nein, ein Corse. Sie verwechseln ihn mit meinem Diener. Oh, pardon. Mein Bertuccio ist ein braver Mann, mir sehr zu Dank verpflichtet, da ich ihm vor Jahren das Leben gerettet habe. Sie haben ein Haus auf den Champs-Élysées, einen Bedienten und einen Haushofmeister. Es fehlt Ihnen bloß noch eine Maîtresse. Ich habe etwas Besseres als eine Maîtresse. Ich habe eine Sklavin, die ich in Konstantinopel gekauft habe. Oh, Herr Graf, Ihre Sklavin ist in dem Moment, wo sie französischen Boden betrat, frei geworden. Und wer wird es ihr sagen? Der Erstbeste. Sie versteht nur Griechisch. Ja, dann. Nachdem man zum Nachtisch und zum Zigarrenrauchen übergegangen war, wurde die Gesellschaft aufgehoben. Maximilien Morel empfahl sich. Und so war Monte Cristo mit Albert Morcerf allein. Jetzt, Herr Graf, haben Sie die Güte, mich zu Herrn und Frau Morcerf zu begleiten. Meine Eltern warten mit Ungeduld darauf, Ihnen ihren innigsten Dank auszusprechen. Der Fischer Fernand, nunmehr Graf von Morcerf, war ein Mann von etwa 40 Jahren, der aber älter zu sein schien. Er kam mit eiligen Schritten auf Monte Cristo zu. Dieser ließ ihn nahe kommen, ohne ein Wort zu sprechen. Vater, ich habe die Ehre, Ihnen den Grafen von Monte Cristo vorzustellen. Der Graf ist uns herzlich willkommen. Durch die Rettung unseres einzigen Erben haben Sie uns einen Dienst erwiesen, für den wir Ihnen stets verpflichtet sein werden. Es ist eine große Ehre für mich, gleich am ersten Tag meines Aufenthaltes in Paris mit einem Manne in Verbindung zu treten, dessen Verdienst seinem Rufe gleichkommt. Und das ist meine Mutter. Wirklich bemerkte Monte Cristo, als er sich lebhaft umdrehte, Frau von Morcerf im Eingang des Salons stehen. Ihre Augen waren noch immer die der Mercedes von früher. Bleich und unbeweglich ließ sie ihren Arm sinken, als sich Monte Cristo umdrehte. Aber mein Gott, Madame, was ist Ihnen denn? Sollte Ihnen vielleicht die Hitze in dem Salon übel bekommen? Nein, ich war nur erschüttert, als ich den zum ersten Mal sah, ohne den wir jetzt in Tränen und Trauer wären. Mein Herr, ich verdanke Ihnen das Leben meines Sohnes und ich segne Sie für diese Tat. Madame, der Herr Graf und Sie, Frau Gräfin, belohnen mich zu großmütig für eine sehr einfache Handlung. Das Leben eines Menschen retten ist nur ein Akt der Menschlichkeit. Mein Sohn ist sehr glücklich, Sie zum Freund zu haben. Werden Sie uns die Ehre erweisen, den Rest des Tages mit uns zu verbringen? Ich danke Ihnen, Madame. Ich danke Ihnen für das Anerbieten, aber ich bin heute Morgen erst in Paris angekommen und weiß noch nicht einmal genau, wo ich wohne. Dann hoffe ich, dass wir das Vergnügen ein andermal haben werden. Madame. Ich begleite Sie hinaus. Ist Ihnen nicht gut, Mutter? Was ist das für ein Name, Monte Cristo? Ist es ein Familienname, der Name einer Besitzung oder ein bloßer Titel? Ich glaube, liebe Mutter, dass dieser Name ein bloßer Titel ist. Seine Manieren sind ausgezeichnet. So ausgezeichnet, dass sie alles bei weitem übertreffen, was ich in den 3 adelsstolzesten Ländern Europas, in England, Spanien und Deutschland, kennengelernt habe. Glaubst du, dass der Graf wirklich das ist, was er zu sein scheint? Ich muss gestehen, dass ich keine bestimmte Meinung über ihn habe. Er ist ein merkwürdiger Mann, der in unseren Salons sicher großes Aufsehen machen wird. Und dieser Mann ist dein Freund? Ich glaube es wenigstens. Ich hoffe es, Albert. Unterdessen war der Graf zu seinem Haus in den Champs-Élysées gekommen. 2 Männer traten zu dem Wagen. Der eine war Ali, der andere Bertuccio, der dem Grafen seinen Arm bot, um ihm aus dem Wagen zu helfen. Danke, Bertuccio. Ist der Notar da? Er ist in dem kleinen Salon, Exzellenz. Und die Visitenkarten, die ihr stechen lassen solltet? Sind besorgt, Herr Graf. Die erste Karte habe ich sogleich Ihrem Befehl gemäß Herrn Baron Danglars geschickt. Gut. Dann ging er von Bertuccio, der ihm den Weg zeigte, geführt zum kleinen Salon, in dem ihn der Notar erwartete. Die Marmorstatuen in diesem Vorzimmer sind wirklich erbärmlich. Lassen Sie sie unverzüglich fortschaffen. Sie sind mit dem Verkauf des Landhauses beauftragt? Ja, Herr Graf. Ist der Kaufkontrakt fertig? Ja, Herr Graf. Hier ist er. Sehr gut. Und wo ist das Haus, das ich kaufe? Wie? Der Herr Graf kennen es nicht. Woher? Ich war noch nie in Paris und bin überhaupt zum ersten Mal in Frankreich. Das Haus, das Sie kaufen, Herr Graf, liegt in Auteuil. Haben Sie gehört, Bertuccio? Das Haus liegt in Auteuil. Bei diesen Worten wurde Bertuccio auffallend bleich. Das Haus gehörte dem Marquis Saint-Merin. Marquis Saint-Merin? Ich glaube, dass mir der Name nicht ganz unbekannt ist. Ein alter Edelmann, ein treuer Diener der Bourbonen. Seine einzige Tochter war mit Herrn von Villefort, dem Staatsanwalt, verheiratet. Villefort, der Staatsanwalt? Was ist mit euch, Bertuccio? Sagen Sie, ist diese Tochter des Marquis nicht verstorben? Ja, vor mehr als 20 Jahren. Der Staatsanwalt hat wieder geheiratet, das Haus aber hat er nie mehr benutzt. Mhm. Nun den Kontrakt, wenn es beliebt, Herr Notar. Hier, bitte. Bertuccio, geben Sie diesem Herrn 55.000 Francs. Und somit sind alle Formalitäten erledigt. Alle, Herr Graf. Und der Notar entfernte sich mit vielen Bücklingen. Bertuccio, habt ihr mir nicht einmal gesagt, dass ihr in Frankreich schon viel gereist seid? Ja, in einigen Teilen von Frankreich. Ihr kennt also wahrscheinlich die Umgebung von Paris? Nein. Das ist ärgerlich. Wir wollen heute noch meinen neuen Besitz in Augenschein nehmen. Ich soll mit Ihnen, Herr Graf, nach Auteuil gehen? Aber ich bitte euch, liegt denn da so etwas Besonderes darin? Ihr müsst ja eure Anordnungen treffen, da ich die Absicht habe, jenes Haus zu bewohnen. In 20 Minuten waren sie da. Als der Graf vor dem Haus La Fontaine Nummer 30 anhalten ließ, bedeckte Angstschweiß Bertuccios Gesicht. Nun, ihr steigt ja nicht aus, Bertuccio. Wollt ihr etwa im Wagen übernachten? Sie betraten das Haus. Zuerst gingen sie durch das ziemlich umfangreiche Erdgeschoss. Die erste Etage bestand aus einem Salon, einem Bad und 2 Schlafzimmern. Von einem dieser Schlafzimmer führte eine Wendeltreppe hinab. Oh la la, eine geheime Treppe, das ist ja schön. Leuchtet mir, Meister Bertuccio, geht voran. Wir wollen sehen, wohin diese Treppe führt. Sie führt in den Garten, Herr Graf. Aber ich bitte, woher wisst ihr das? Ich meinte, sie müsste dorthin führen. Nun, davon wollen wir uns überzeugen. Nein, weiter gehe ich nicht. Was soll das heißen? Gnädiger Herr, dieses Haus ist ein Haus des Mordes. Oh, welch hässliches Wort. Eingefleischter Korse, immer Geheimnisse und Aberglauben. Kommt, nehmt die Laterne, wir wollen durch den Garten gehen. Neben mir werdet ihr euch hoffentlich nicht fürchten. Es war Rache. Ich schwöre es Ihnen, einfach Rache. Was heißt hier Rache? Warum versetzt euch gerade dieses Haus so sehr in Aufregung? Weil die Rache in diesem Haus vollbracht wurde. Eine Vendetta. Eine Vendetta? Was? In meinem Hause? Oh, mein Herr, es gehörte euch damals noch nicht. Aber wem gehörte es denn? Dem Marquis von Saint-Merin, wie der Notar sagte. Und wie zum Teufel hattet ihr euch an dem Marquis zu rächen? Oh, nicht an ihm, mein Herr, an einem anderen. Das ist ein seltsames Zusammentreffen. Mein Herr, Sie kaufen ein Haus in Auteuil. Das Haus ist dasselbe, in welchem ich ein Verbrechen begangen habe. Sie gehen dieselbe Treppe hinunter, die er hinabgestiegen. Sie bleiben gerade an derselben Stelle stehen, wo er den Dolchstich empfing. Ungefähr 2 Schritte von dieser Platane entfernt war die Grube, worin er das Kind beerdigt hat, Ich bitte Sie, sich von dieser Platane zu entfernen. Hier, gerade wo Sie stehen, stand er. Wer? Herr von Villefort. Der frühere Staatsanwalt des Königs in Marseille und Nîmes, ein Mann von vorwurfsfreiem Ruf. Ein Schurke. Unmöglich. Und doch ist es so, wie ich es Ihnen sage. Mein Bruder war in Nîmes ermordet worden. Ich wusste nicht durch wen, so ging ich zu Herrn Villefort, dem Staatsanwalt, damit der Mord aufgeklärt werde. Für Korsen würde er keinen Fall übernehmen. Bastarde, Verräter, Agenten Napoleons seien wir. Mit diesen Worten warf er mich hinaus. Daraufhin schwur ich ihm Rache. Ich verfolgte ihn auf Schritt und Tritt, bis nach Paris. In diesem Haus fand ich endlich eine günstige Gelegenheit. Ich hatte mich hier versteckt. Er kam in den Garten und wollte an dieser Stelle etwas vergraben. Als er sich bückte, stach ich ihn nieder. Es war ein etwa 4 Fuß langes Kästchen, das er vergraben wollte. Wissen Sie, was ich in dem Kästchen fand? Nun, vielleicht einen Schatz. Ein neugeborenes Kind. Einen Knaben. Potztausend, was sagen Sie da? Das Kind lebte noch. Ich nahm es mit und brachte es meiner Schwägerin. Wir nannten es Benedetto. Ein schwieriges Kind. Mit 15 lief er fort von uns. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Habt ihr denn jede Spur von ihm verloren? Ja. Schade. Aber wenn man ernstlich suchen wollte, könnte man ihn vielleicht wiederfinden. Am nächsten Tag um 5 Uhr nachmittags ließ der Graf von Monte Cristo anspannen und fuhr zu dem Bankier Baron Danglars, welchem man nicht mehr ansah, dass er einst als Buchhalter auf der Pharaon zur See gefahren war. Habe ich die Ehre, den Herrn... Pardon. Den Grafen von Monte Cristo zu sprechen? Und ich habe die Ehre, den Baron Danglars, Ritter der Ehrenlegion, Mitglied der Deputiertenkammer, zu sprechen. Herr Graf, ich habe einen Avisobrief von dem römischen Bankhaus Thomson & French empfangen. Ich muss Ihnen allerdings gestehen, dass ich den Sinn dieses Briefes nicht verstehe. Dieser Brief eröffnet dem Grafen von Monte Cristo einen unbegrenzten Kredit auf mein Haus. Nun, Herr Baron, was kommt Ihnen daran dunkel vor? Das Wort unbegrenzt. Ist das Haus Thomson & French dem Herrn Baron vielleicht nicht ganz sicher? Teufel, das wäre mir unangenehm, denn ich habe einige Fonds bei diesem angelegt. Oh, vollkommen sicher. Allein der Sinn des Wortes unbegrenzt ist im Finanzfach so vage. Das heißt also, die Herren Thomson & French machen unbegrenzte Geschäfte? Der Herr Danglars hat eine Grenze für die seinigen. Bis jetzt, Herr Graf, hat noch niemand an meinem Finanzgebaren Anstand zu nehmen gehabt. Nun, dann bin ich wohl der Erste. Ich will Ihnen entgegenkommen und bitte Sie selbst, eine Summe zu bestimmen, welche Sie bei mir zu beheben gedenken. Aber mein Herr, wenn ich um einen unbegrenzten Kredit gebeten habe, so geschah dies, weil ich nicht genau weiß, wie viel ich brauchen werde. Genieren Sie sich nicht. Sie werden sich überzeugen können, dass der Kredit des Hauses Danglars, obgleich begrenzt, doch den größten Ansprüchen genügen kann. Und sollten Sie 1 Million begehren? Wie beliebt? Ich sagte, 1 Million. Was soll ich mit 1 Million anfangen? Großer Gott, wenn ich nur 1 Million brauchte, so würde ich mir wegen einer solchen Lumperei keinen Kredit bei Ihnen, mein Herr, eröffnen lassen. 1 Million. 1 Million habe ich immer in meiner Brieftasche. Und Monte Cristo zog aus einem kleinen Täschchen, worin seine Visitenkarten waren, 2 Bonds von je 500.000 Francs hervor. Herr Graf, ich stehe Ihnen zu Diensten. Gut. Jetzt, da Sie kein Misstrauen mehr haben, wollen wir, wenn es Ihnen beliebt, eine Summe für das erste Jahr festsetzen. 6 Millionen zum Beispiel. 6 Millionen. Es sei. Wenn ich mehr brauche, werden wir mehr ansetzen. Aber ich denke, nur 1 Jahr in Frankreich zu bleiben und während dieses Jahres, glaube ich, diese Zahl nicht zu überschreiten. Wir werden ja sehen. Fürs Erste mögen Sie mir morgen 500.000 Francs überschicken. Das Geld wird morgen Vormittag um 10 Uhr bei Ihnen sein. Wollen Sie Gold oder Banknoten? Die Hälfte Gold, die andere Hälfte in Banknoten. Baron. Bei Ihrem Geschmack und Ihrem Bestreben, Herr Graf, werden Sie in der Hauptstadt einen Luxus und Aufsehen entwickeln, das uns arme kleine Millionäre ganz verdunkeln wird. Einen Tag hierauf trug es sich zu, dass just vor dem Hause des Grafen von Monte Cristo die Pferde der Frau von Villefort durchgegangen waren. Hinzugeeilt konnte der Graf jedoch mit Hilfe seines Dieners Ali die rasenden Pferde aufhalten und so der Baronin und ihrem Sohn Eduard das Leben retten. Bereits am Abend suchte von Villefort, der in den 25 Jahren, seit er als Marseiller Staatsanwalt Edmond Dantès in die Festung If verbringen ließ, kaum gealtert zu sein schien, den Grafen von Monte Cristo auf. Mein Herr, der ausgezeichnete Dienst, den Sie meiner Frau und meinem Sohn erzeigt haben, legt mir die Pflicht auf, Ihnen zu danken und Ihnen meine volle Erkenntlichkeit auszudrücken. Ich bin sehr glücklich, einer Mutter den Sohn erhalten zu haben, denn man sagt, dass das Muttergefühl das stärkste und heiligste sei. Wie ich sehe, beschäftigen Sie sich mit Geografie? Das schließen Sie aus der Landkarte hier? Das Russische Reich? Zwischen St. Petersburg und China gibt es viele Wege, aber nicht alle sind gut. Nehmen Sie doch Platz, Herr Graf. Man merkt, Sie haben schon viele Länder gesehen. Oh ja, ich wollte die Menschheit im Ganzen studieren. Ich wollte physiologische Studien machen. Nun auf Ehre, wenn ich wie Sie nichts zu tun hätte, so würde ich eine weniger trostlose Beschäftigung suchen. Sie haben wirklich recht. Unter dem Mikroskop betrachtet ist der Mensch eine hässliche Raupe. Doch Sie sagten, ich hätte nichts zu tun. Glauben Sie denn, dass das, was Sie tun, wert ist, als etwas bezeichnet zu werden? Mein Herr, Sie sind ja fremd und wissen daher nicht, wie die menschliche Justiz bei uns sehr vorsichtige und kombinierte Gänge zu machen hat und eines langen Studiums bedarf. Was Sie vom französischen Gesetzbuch wissen, weiß ich von den Gesetzen aller Nationen. Ich habe daher recht, wenn ich jetzt sage, dass Sie im Vergleich mit dem, was ich getan habe, sehr wenig zu tun und im Vergleich mit dem, was ich gelernt habe, noch sehr viel zu lernen haben. Sie betrachten sich als ein außerordentliches Wesen? Und warum nicht? Ich glaube, dass sich bis zu dieser Stunde kein Mensch in einer ähnlichen Lage befunden hat. Ich bin Weltbürger. Sie begreifen, dass ich auf diese Weise keinem Land angehöre, von keiner Obrigkeit Schutz verlange und keine Rücksichten habe, die mich in meinen Wegen aufhalten könnten. Ich habe nur einen fürchterlichen Gegner, meine Sterblichkeit. Sie fürchten also nichts als den Tod? Nicht, dass ich ihn fürchte, Herr Graf, sondern nur, dass er allein mich auf meinen Wegen aufhalten könnte. Und das Alter? Meine Sendung wird erfüllt sein, bevor ich alt bin. Es gibt noch andere Dinge zu fürchten als den Tod und das Alter. Zum Beispiel den Schlaganfall. Wenn es Ihnen beliebt, Herr Graf, so besuchen Sie mich einmal und ich werde Ihnen Herrn Nortier von Villefort zeigen. Ein Verwandter? Mein Vater. Ah ja. Das Zerspringen eines Blutgefäßes hat alles vernichtet. Und zwar in einer Sekunde. Am Abend vorher war Nortier der alte Jakobiner, der mit den Revolutionen spielte. Und den anderen Morgen war derselbe Nortier ein gelähmter Greis. Von seiner Enkelin Valentine abhängig. Ein stummer, erstarrter Leichnam. Ich werde, da Sie so gütig waren, mich dazu aufzufordern, mir dieses schreckliche Schauspiel ansehen, welches Ihr Haus sehr in Trauer setzen muss. Unbedingt müsste dies der Fall sein, wenn mir Gott nicht dafür eine reichliche Entschädigung gewährt hätte. Valentine, eine Tochter aus meiner ersten Ehe mit Mademoiselle de Saint-Méran, und Edouard, der Knabe, dem Sie das Leben geschenkt haben. Ich verlasse Sie nun. Sie haben übrigens von meiner Frau eine ewige Freundin gefunden. Edouard ist ihr ein und alles. Bereits am Tag danach war der Graf von Monte Cristo im Hause Villefort in der Absicht erschienen, dem Herrn Staatsanwalt des Königs eine Gegenvisite zu machen. Hatte jedoch Frau von Villefort allein im Salon angetroffen. Ich denke eben darüber nach, Madame. Habe ich schon die Ehre gehabt, Sie früher einmal irgendwo zu sehen? Das ist nicht wahrscheinlich, Herr Graf. Ich gehe selten aus. Nein, es war außerhalb. Ein schöner Himmel, eine religiöse Feier. Vielleicht in Italien? In Italien, das ist möglich. Ich machte vor 2 Jahren eine Reise dorthin. Die Ärzte fürchteten für meine Lunge und hatten mir die Luft von Neapel empfohlen. Ich reiste über Bologna, Perugia, Rom. In Perugia war es. Am Fronleichnamsfest, im Garten des Gasthauses zur Post. Ich muss zu meiner Schande gestehen. Erinnern Sie sich nicht, während Sie auf einer steinernen Bank saßen, mit jemandem gesprochen zu haben? Ja, wahrhaftig, mit einem Mann, mit einem Arzt, glaube ich. Dieser Mann war ich. Ich hatte meinen Kammerdiener vom Fieber und meinen Wirt von der Gelbsucht geheilt, sodass man mich für einen großen Doktor hielt. Wir unterhielten uns unter anderem über verschiedene Gifte. Sie waren aber doch wirklich Arzt, da Sie Kranke geheilt hatten. Ich kann nur sagen, dass ich Chemie und Naturwissenschaften ziemlich gründlich studiert habe. Dann sind Sie ein großer Chemiker. Sie haben einen kleinen Edouard nach dem gestrigen Unfall mit dem Pferdegespann durch ein Elixier ins Leben zurückgerufen. Ein hervorragendes Elixier. Ein Tropfen hat gereicht, ihn aus der Ohnmacht zu retten. 10 Tropfen hätten ihn getötet. Es ist also ein fürchterliches Gift. Oh mein Gott, nein, ein ganz vortreffliches, Madame. Ich mache häufig Gebrauch davon. Versteht sich mit aller nur möglichen Vorsicht. Graf, ich würde so ein Mittel brauchen, um frei atmen zu können und mich von der Furcht zu befreien, eines Tages zu ersticken. Nun, dann bin ich so frei, Ihnen dieses Elixier anzubieten. Ja, wirklich, sind Sie so gütig? Nur bitte erinnern Sie sich, Madame, dieses Mittel ist in kleiner Dosis ein Heilmittel, in starker Dosis aber ein furchtbares Gift. Umso mehr, als es in einem Glas Wein verdünnt, den Geschmack nicht im geringsten verändert. Ach ja? Aber nun muss ich mich entschuldigen, Madame. Am anderen Morgen schickte Monte Cristo seinem Versprechen getreu der Frau von Villefort das gewünschte Rezept. Nicht viel später besuchte der Vicomte Albert von Morcerf Monte Cristo in seinem Pariser Haus. Ich erzählte Ihnen ja schon, dass mein Vater mich mit Eugénie Danglars verehelichen möchte. Das ist also immer noch im Gange? Oh ja, mehr als jemals. Mein Vater und Herr Danglars kennen sich seit vielen Jahren. Aus Marseille, wie man hört. Das weiß ich nicht. Aber sie haben gemeinsam in Spanien gedient. Dort haben beide den Grundstein zu ihrem Vermögen gelegt. Und ist dieses Fräulein Eugénie Danglars hübsch? Sogar schön. Aber von einer Schönheit, die ich nicht zu schätzen weiß. Sie scheinen mir über diese Ehepläne nicht sehr entzückt. Nein. Aber ich habe immerhin einen Trost. Einer meiner Freunde, Franz von Epinay, ergeht es ähnlich. Epinay? Es gab einen General Quesnel, den König Karl X. Zum Baron Epinay machte. Und der 1815 von den Bonapartisten ermordet wurde. Ja, mein Freund Franz ist dessen Sohn. Und der soll Valentine von Villefort heiraten. Die Tochter des Staatsanwaltes? Ja. Und ich glaube, bei dieser geplanten Eheschließung ebenso viel Sympathie zu bemerken wie zwischen Eugénie Danglars und mir. Herr Graf, Sie haben neulich meine Mutter kaum recht angesehen. Heute können Sie dieselbe ganz in der Nähe kennenlernen. Kommen Sie mit mir zum Diner. Die Einladung ist sehr schmeichelhaft, aber ich habe ein sehr wichtiges Rendezvous. Oh, ich verstehe. Mit einem charmanten jungen Mann. Andrea Cavalcanti. Er stammt aus ältestem italienischem Adel und will mit den Millionen seines Vaters in die Pariser Welt eintreten. Er soll mir anvertraut werden. Oh, dann empfehlen Sie mich Ihrem Herrn von Cavalcanti. Und sollte er sich vielleicht hier zu verheiraten wünschen, so werden Sie für ihn leicht eine sehr reiche und sehr vornehme Baroness finden können. Sie verstehen mich, Herr Graf, ich könnte Ihnen dabei behilflich sein. Ist es wirklich schon so weit mit Ihnen? Was für einen Dienst würden Sie mir leisten, wenn ich durch Ihre Hilfe noch 10 Jahre Junggeselle bleiben könnte? Mein lieber Albert, selbst das sollte wohl möglich sein. Kurz nachdem sich Albert von Monte Cristo verabschiedet hatte, kündigte sich Andrea von Cavalcanti im Hause des Grafen an, der ihm eine höchst seltsame Rolle in seinem Spiel zugedacht hatte. Ich habe wohl das Vergnügen, den Herrn Vicomte Andrea von Cavalcanti begrüßen zu können. Ja? Ja, den Vicomte Andrea von Cavalcanti. Setzen Sie sich. Wären Sie so gut, mir einige Auskunft über sich und Ihre Familie zu geben? Ich bin, wie Sie sagten, der Vicomte Andrea von Cavalcanti, Sohn des Majors Bartolomeo von Cavalcanti. Ich bin im Alter von 5 Jahren geraubt worden. Mein Vater, den ich seit 15 Jahren nicht gesehen habe, soll veranlasst haben, dass ich die nächste Zeit in Paris leben werde. Ja, Ihr Vater hat dies in der Tat veranlasst. Mein Vater ist also reich? Das kann man wohl sagen, ein Millionär. Ihr Herr Papa setzt Ihnen für die Zeit Ihres Aufenthaltes in Paris eine jährliche Rente von 60.000 Francs aus. In diesem Falle könnte ich mir vorstellen, immer hier zu bleiben. Und dies ist durch meinen Vater gesichert. Auf Wunsch Ihres Vaters ist Ihnen ein monatlicher Kredit von 5000 Francs bei Herrn Danglars, einem der sichersten Bankiers von Paris, eröffnet worden. Oh, dieser liebe Papa. Haben Sie Ihre Papiere mit? Welche Papiere? Nun, den Taufschein. Ah, das ist ein Unglück. Ich habe keinen Taufschein. Glücklicherweise habe ich ihn. Wirklich? Sie? Was für ein Glück. Und noch eins. Ihr Reisegepäck ist gestern im Hotel de Prince angekommen. Im Hotel de Prince. Und auch mein Reisegepäck. Dort haben Sie auch Ihr Zimmer bestellt. Und mein Zimmer ausgezeichnet. Im Hotel de Prince also. Man hat mich wissen lassen, dass Sie eine etwas stürmische Jugend verlebt haben, aber ich fordere keine Beichte von Ihnen. Außerdem wissen Sie, dass man sich mit einem großen Vermögen über vieles hinwegsetzen kann. Ja. Sonnabend, Vicomte, gebe ich in meinem Haus in Auteuil, Straße La Fontaine, Nummer 30, ein Diner. Dort werde ich Ihnen Baron Danglars vorstellen. Er muss Sie ja kennenlernen, um Ihnen Ihr Geld auszahlen zu können. Ich werde selbstverständlich zugegen sein, Herr Graf. Der Vicomte verneigte sich ehrerbietig und verließ das Haus des Grafen, ohne zu wissen, wie ihm geschah. Tags darauf besuchte der Graf von Monte Cristo Herrn von Villefort, der ihn im Salon erwartete. Mein Gott, was fehlt Ihnen, Herr von Villefort, durch trübes Aussehen? Sollte ich gerade in dem Augenblick gekommen sein, wo Sie eine etwas zu schwere Anklage gegen jemanden erheben müssen? Nein, Herr Graf, ich allein bin hier das Opfer. Was wollen Sie damit sagen? Es lohnt sich nicht, darüber zu sprechen. Ein einfacher Geldverlust. Ja, in der Tat, ein Geldverlust ist etwas sehr Geringes bei Ihrem Vermögen. Das Geld ist es auch nicht, was mich verstimmt, obgleich es sich um 900.000 Francs handelt. Aber die Laune eines kindisch gewordenen Greises könnte vielleicht die Zukunft meiner Tochter zerstören. Und wer ist der Greis, der Ihnen diesen Kummer bereitet? Mein Vater, von dem ich Ihnen schon erzählte. Ach, wirklich? Herr Nortier? Aber sagten Sie mir nicht, dass er ganz gelähmt ist? Kann er denn sprechen? Mit Hilfe seiner Augen und des Alphabets. In diesem Augenblick ist er damit beschäftigt, zwei Notaren seine Beschlüsse begreiflich zu machen. Er besteht darauf, sein Testament zu ändern und die genannte Summe den Armen zu vermachen. Seine Augen leben fort und töten. Mein Lieber, ich glaube, du übertreibst. Madame. Herr Graf? Welch unbegreifliche Ungunst des Schicksals. Es steht ganz in der Gewalt meines Mannes, dass dieses Testament statt zum Nachteil Valentins zu ihrem Gunsten sei. Es ist nötig, dass meine Anordnungen in meiner Familie respektiert werden. Die Torheit eines Greises und der Eigensinn eines Kindes dürfen nicht ein Projekt zerstören, welches ich lange Zeit reichlich überlegt habe. Der Baron von Epinay war, wie du weißt, mein Freund und eine Verbindung mit seinem Sohn Franz wäre sehr passend. Valentin war immer gegen diese Heirat. Sie wollte nie mit Franz von Epinay verheiratet werden. Liebe Frau, man verzichtet nicht so leicht auf ein Vermögen von 900.000 Francs. Valentin verzichtet allenfalls auf die ganze Welt, da sie ja vor einem Jahr ins Kloster gehen wollte. Das tut nichts. Ich sage, dass diese Ehe beschlossen wird. Gegen den Willen deines Vaters? Ich habe meinen Vater stets respektiert. Aber dabei kann ich nicht anerkennen, dass er nur wegen der Erinnerung an den alten Hass gegen den Vater auch den Sohn verfolgt. Ich werde daher meine Tochter mit Herrn Franz von Epinay verheiraten. Ei was? Herr Nortier enterbt Valentine, weil sie den Baron von Epinay heiraten soll? Das ist der Grund. Begreift das jemand? Worin, ich bitte Sie, kann Herr von Epinay mehr als ein anderer Herr Nortier missfallen? Wissen Sie denn gar keinen Grund für diesen Hass? Mein Gott, wer kann wissen? Vielleicht irgendeine politische Antipathie? War nicht Ihr Vater Bonapartist? Er war vor allem Jakobiner. Wenn mein Vater sich in Verschwörungen einließ, so geschah dies nicht für Napoleon, sondern nur gegen die Bourbonen. Der Vater dieses Franz war der nicht der General Quesnel, der eines Abends, als er von einem napoleonischen Club kam, ermordet wurde, weil man dachte, in ihm einen Verbündeten zu haben und sich dann getäuscht sah? Woher wissen Sie das? Wäre es nicht denkbar, dass sich Herr Nortier und General Quesnel auf politischem Felde befehdeten? Sie haben recht, Graf. Und eben wegen der von Ihnen erwähnten Umstände hatte mein Gemahl den Gedanken, zwei Kinder, deren Väter sich gehasst, in Liebe zu vereinen. Erhabener Gedanke. Gedanke voll christlicher Liebe. Es wäre in der Tat wirklich hübsch, eine Enkelin des Herrn Nortier von Villefort sich Frau von Epinay nennen zu hören. Villefort zitterte und blickte Monte Cristo an, als wolle er im Grunde seines Herzens die Absicht lesen, welche ihm diese Worte eingegeben. Allein der Graf bewahrte das wohlwollende Lächeln, das kaum jemals von seinen Zügen verschwand. Ich glaube nicht, dass Herr von Epinay wegen dieses pekuniären Verlustes zurücktreten wird. Er wird erwägen, dass Valentine auch ohne dies von Seiten ihrer Mutter Vermögen hat, welches von Herrn und Frau Saint-Méran, ihren mütterlichen Großeltern, verwaltet worden ist. Herr Nortier vermacht nun, wie Sie sagten, alles den Armen. Aber Ihr Sohn, Madame, der liebe Edouard, aus welchem Grunde sollte er dabei leer ausgehen? Nicht wahr? Der arme Edouard ist so gut ein Enkel des Herrn Nortier wie Valentine. Und dennoch hätte er ihr allein sein ganzes Vermögen hinterlassen. Und am Ende führt ja Edouard den Namen der Familie. Und dennoch wird Valentine, selbst wenn sie von ihrem Großvater wirklich enterbt wird, dreimal reicher sein als er. Herr von Epinay wird die ihm versprochene Summe erhalten. Und sollte ich mich deswegen den härtesten Entbehrungen unterziehen müssen? Madame, Monsieur Villefort, ich darf mich jetzt entschuldigen. Sie wollen uns schon verlassen, Herr Graf? Ich muss, Madame. Ich wollte Sie nur an Ihr Versprechen erinnern, mich Sonnabend zu besuchen in meinem Landhaus in Auteuil. In Auteuil? In welcher Gegend von Auteuil? De La Fontaine Nummer 30. Straße de La Fontaine Nummer 30? Dann sind Sie es, der das Haus des Herrn von Saint-Méran gekauft hat. Sie finden das Haus sehr hübsch, oder, Herr Graf? Durch und durch reizend. Und mein Mann hat es nie bewohnen wollen. Das ist ein Vorurteil, das ich nicht begreifen kann. Ich liebe Auteuil nicht. Aber ich hoffe doch, trotz Ihrer Antipathie, der Ehre Ihres Besuches nicht beraubt zu werden. Nein, Herr Graf, ich hoffe wohl. Seien Sie versichert, dass ich alles Mögliche tun werde. Ich lasse keine Entschuldigung gelten. Ich erwarte Sie Sonnabend um 6 Uhr und wenn Sie nicht kämen, würde ich weiß nicht was glauben, dass etwa an diesem seit 20 Jahren unbewohnten Haus irgendeine unheilvolle Tradition, irgendeine blutige Sage hafte. Ich werde kommen, Herr Graf. Ich werde kommen. Mein Dank. Aber jetzt müssen Sie mir erlauben, von Ihnen Abschied zu nehmen. 6 Personen hatte der Graf von Monte Cristo für Sonnabend nach Auteuil eingeladen. Schlag 6 kam Maximilien Morel, der Hauptmann der Spies, angeritten. Ihm folgten Baron und Baronin Danglars in einer Kutsche. Kurz danach erschien Andrea Cavalcanti. Mein Vater wünscht, dass ich einige Zeit in Paris leben soll. Wer ist dieser junge Mann? Der Vicomte von Cavalcanti, Herr Baron. Italienischer Adel. Reich? Fabelhaft reich. Er hat übrigens Kreditbriefe auf Sie, wie er mir vorgestern sagte, als er mich besuchte. Ich habe ihn auch deshalb eingeladen, um Sie hier mit ihm bekannt zu machen. Er will, wie ich glaube, durchaus eine Pariserin heiraten. Ein niedlicher Gedanke. Entschuldigen Sie mich. Herr und Frau von Villefort traten ein. Herr von Villefort gab acht, sich nichts anmerken zu lassen. Allein da Monte Cristo ihm die Hand reichte, spürte er doch seine Erschütterung. In diesem Augenblick steckte Bertuccio den Kopf zur Tür herein. Was wollt ihr, Bertuccio? Euer Exzellenz haben wir noch nicht die Anzahl der Gäste genannt. Ihr habt recht. Aber seht hin und zählt selbst. Ach mein Gott. Was ist denn? Sehen Sie nicht. Was denn? Ihn. Ihn? Den Staatsanwalt des Königs, allerdings sehe ich ihn. Er ist es. Er hat das Kind vergraben. Ich habe ihn also nicht getötet. Nein, mein Freund. Statt zwischen die 6. und 7. linke Rippe habt ihr zu hoch oder zu niedrig gestoßen. Und diese Herren von der Justiz haben ein zähes Leben. Aber nun nehmt euch zusammen und zählt. Herr und Frau von Villefort, 2. Herr und Madame Danglars, 4. Herr Morel, 5. 5, also. Wartet doch. Ihr vergesst ja einen meiner Gäste. Herrn Andrea Cavalcanti, den jungen Mann im schwarzen Rock, der sich eben umdreht. Das ist nein. Richtig aufregend, Herr Staatsanwalt. Täuschen mich denn meine Augen? Benedetto! Das ist Benedetto. Das ist das vergrabene Kind, das meine Schwägerin und ich aufzogen, das uns vor vielen Jahren verlassen hatte. Oh, Schicksal. Es ist gleich 7, Herr Bertuccio. Ich hatte angeordnet, dass die Gesellschaft jetzt zu Tische gehen sollte. Es war offenbar, dass sich beim Eintreten in den Speisesaal alle fragten, welcher seltsame Einfluss sie in dieses Haus geführt habe. Besonders einer schien sehr beunruhigt darüber, sich da wiederzufinden, wo er gewiss nie wieder zu sein gewünscht hatte. Das Mahl war ein wahrhaft orientalisches Fest. Die Philosophen mögen sagen, was sie wollen, es geht nichts darüber, reich zu sein. Sie haben dieses Haus erst vor 5 Tagen gekauft? Ganz recht, Vicomte. Aus einem alten Haus ein neues zu machen, ist wunderbar. Denn dieses Haus war wirklich alt und sehr traurig. Ja, ein Gespensterhaus, wie es so dastand. Hätte dieses Haus nicht dem Schwiegervater eines königlichen Staatsanwalts gehört, so hätte man es für eins jener berüchtigten Häuser halten mögen. in denen ein großes Verbrechen begangen worden ist. Es ist sonderbar, aber auch ich hatte diesen Gedanken, als ich hier zum ersten Mal eintrat. Glauben Sie mir bitte, dass ich an diesem Verfall nicht schuld bin. Herr von Saint-Méran wünschte, dass dieses Haus verkauft wurde, weil es sonst zu einer Ruine geworden wäre. Hätte es noch einige Jahre unbewohnt bleiben müssen. Mögen Sie davon halten, was Sie wollen. Ich bin überzeugt, dass in diesem Hause ein Verbrechen begangen worden ist. Nehmen Sie sich in Acht. Wir haben einen Mann, den königlichen Staatsanwalt hier. Meine Treugräfin, da es sich so gut trifft, will ich die Gelegenheit benutzen, eine Erklärung abzugeben. Und zwar vor Zeugen. Ja, es hat hier ein Verbrechen stattgefunden. Monte Cristo bat seine Gäste, sich mit ihm in den Garten zu begeben, wo er den Bevollmächtigten des Königs bis unter eine mächtige Platane zog. Alle anderen folgten. Hier an dieser Stelle ließ ich, um diese alten Bäume zu verjüngen, graben und Düngererde legen. Als meine Arbeiter nun gruben, fanden sie ein Kästchen oder vielmehr die Beschläge desselben und in der Mitte das Skelett eines neugeborenen Kindes. Das war hoffentlich kein Spiel der Einbildungskraft. Monte Cristo fühlte, dass Villefort's Hand zitterte. Ein neugeborenes Kind? Also deshalb hatte das Haus ein so finsteres Aussehen. Es hatte Gewissensbisse, weil es ein Verbrechen barg. Er sagt Ihnen, dass hier ein Verbrechen stattgefunden haben muss. Wie? Ein lebendiges Kind im Garten begraben wäre kein Verbrechen? Wie bezeichnen Sie so eine Tat, Herr Staatsanwalt des Königs? Wer sagt Ihnen, dass es lebendig begraben wurde? Warum hätte man es hier begraben, wenn es tot gewesen wäre? Dieser Garten war nie ein Friedhof. Welche Strafe trifft hierzulande die Kindermörder? Mein Gott. Man macht sie ganz einfach um einen Kopf kürzer. So gilt es den Kopf. Stimmt das, Herr von Villefort? Ja, Herr Graf. Meine Damen und Herren, wir vergessen ja darüber ganz den Kaffee. Ja. Es ist schon spät, Herr Graf. Aber noch nicht zu spät, Herr von Villefort. Im Hause der Villeforts sollten sich indes in den darauffolgenden Tagen die Ereignisse förmlich überstürzen. War Herr Saint-Méran, der Großvater Valentins mütterlicherseits, auf der Fahrt nach Paris an einem Schlaganfall verstorben, so ereilte Frau Saint-Méran zwei Tage nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt das nämliche Schicksal. Doktor, der Himmel erklärt sich gegen uns. Welch ein schrecklicher Tod, welch ein plötzlicher Schlag. Ich kann Sie leider nicht trösten, im Gegenteil. Was wollen Sie damit sagen? Frau von Saint-Méran starb an einer großen Dosis Bozin, oder? Strychnin. Das ist unmöglich. Hatte Frau Saint-Méran Feinde? Ich kenne keine. War jemand an ihrem Tod interessiert? Nein, mein Gott, Valentin ist ihre einzige Erbe. Währenddessen war Valentin zu ihrem alten, gelähmten Großvater geeilt. Lieber Großvater, Sie wissen, dass Großmutter Saint-Méran vor einer Stunde gestorben ist und dass ich außer Ihnen niemanden auf der Welt habe, dem ich meinen Kummer anvertrauen kann. Nicht Franz von Epinay liebe ich, sondern einen anderen, nämlich Maximilien Morel. Sohn jenes ehrenwerten Kaufmannes aus Marseille, von dem Sie ohne Zweifel sprechen hörten. Maximilien ist 30 Jahre und Kapitän der Spies und Offizier der Ehrenlegion. Ich liebe ihn und werde nur ihm gehören. Sie mögen Maximilien Morel, nicht wahr? Und Sie werden uns gegen den Willen meines Vaters beschützen. Versprechen Sie es mir. Danke, Großvater. Zwei Tage darauf fand die Beerdigung von Herrn und Frau Saint-Méran statt. Nachdem alle Zeremonien beendet waren, blieb Franz von Epinay bei Herrn von Villefort. Wann werde ich Sie sehen, Herr Baron? Wann Sie befehlen. Wenn es Ihnen nicht unbequem ist, so wollen wir zusammen nach Hause fahren. Durchaus nicht. Und so war es gekommen, dass der zukünftige Schwiegervater und Schwiegersohn denselben Wagen bestiegen, sodass Maximilien Morel, da er sie vorbeifahren sah, mit Recht Unruhe empfand. Der letzte Wille eines Toten muss uns heilig sein. Und der letzte Wunsch, den Frau von Saint-Méran auf ihrem Sterbebett ausdrückte, war der, dass die Heirat zwischen Ihnen und Valentin schleunigst vollzogen werde. Ihr Testament setzt meine Tochter zur alleinigen Erbin ein. Aber die Trauer... Beruhigen Sie sich. In meinem Hause soll die gute Sitte nicht vernachlässigt werden. Wie Sie wollen, Herr Staatsanwalt. Wir werden den Kontrakt unterzeichnen und dann kann das Übrige wie verabredet erfolgen. Diese Maßnahme des Herrn von Villefort brachte große Aufregung in das Haus. Valentine! Frau von Villefort wollte nicht daran glauben. Hast du davon gewusst? Und Valentine war wie vom Blitz getroffen. Ich bin genauso überrascht wie Sie. Großvater Nortier hingegen hieß Franz von Epinay Valentine und seinen Sohn Herrn von Villefort zu ihm zu kommen. Mein Vater, Sie haben den Bräutigam zu sehen gewünscht. Was bedeuten Sie uns? Ich soll den Sekretär öffnen. Diese Papiere? Wem soll ich diese Papiere geben? Meinem Vater? Nein, Herrn von Epinay. Gut, hier, lesen Sie. Auszug aus dem Protokoll einer Sitzung des Bonapartistischen Clubs am 5. Februar 1815. Das ist der Tag, an dem mein Vater ermordet wurde. General von Quesnel wurde dem Wohlwollen und Vertrauen der Mitglieder des Clubs empfohlen. Man glaubt, dass er der Sache Kaiser Napoleons ergeben sei. Man befragte den General nach seinen politischen Ansichten. Mein Vater war Anhänger des Königs, seine Ansichten waren bekannt genug. Und daher stammt auch meine Verbindung mit Ihrem Vater. Man wird leicht befreundet, wenn man dieselben Gesinnungen hat. Ich bin für den König, sprach der General. Ich habe Ludwig geschworen, ich werde meinen Schwur halten. Man empfahl dem General, bei seiner Ehre zu schwören, nichts von dem, was er hier gehört und gesehen hatte, zu verraten. Der General leistete nach langem Zögern den von ihm geforderten Eid. Drei der Mitglieder brachten ihn dann aus dem Club. Im Wagen beleidigte der General den Präsidenten des Clubs, so dass es zu einem fairen Duell kam, bei dem der General getötet wurde. Der General fiel in einem offenen Zweikampf, nicht durch einen Hinterhalt, wie man glauben könnte. Mein Herr, nennen Sie mir den Namen des Präsidenten des Clubs, damit ich endlich denjenigen kenne, der meinen Vater getötet hat. Selbst mein Vater weiß den Namen des Präsidenten nicht. Fräulein Valentin, Ihr Großvater gibt mir ein Zeichen. Helfen Sie mir. Das Alphabet. Buchstabe E? E, ja? B, C, H, ich. Sie? Sie, Herr Nortier, haben meinen Vater getötet? Ja, erwiderte Nortier, indem er einen majestätischen Blick auf den jungen Mann richtete. Villefort stürzte aus dem Zimmer. Franz verließ es so betäubt und schwankend, dass selbst Valentine Mitleid für ihn empfand. Gerettet! Gerettet! Gerettet durch wen? Durch meinen Großvater. Oh, Sie müssen ihn sehr lieben, Maximilian. Maximilian Morel hatte, nachdem er Franz von Epinay das Haus verlassen gesehen, im Garten versteckt auf Valentine gewartet. Aber wie war das möglich? Durch welches Wunder konnte das geschehen? Später, Maximilian, werde ich Ihnen alles erzählen. Aber wann? Wenn ich Ihre Frau sein werde. Währenddessen war Frau von Villefort zu Herrn Nortier gegangen. Nortier sah sie wie immer ernst und finster an. Mein Herr, da nun diese Heirat, die Ihnen zuwider war, rückgängig gemacht worden ist, so will ich Sie bitten. Denn nur ich habe ein Recht dazu, da ich die Einzige bin, die keinen Nutzen davon hat, dass Sie Ihrer Enkelin Ihr Vermögen wieder vermachen. Und wirklich ließ am nächsten Tag Herr Nortier einen Notar kommen. Das erste Testament wurde vernichtet und ein zweites aufgesetzt, in dem Nortier sein ganzes Vermögen Valentine hinterließ. Doch zum Aufatmen blieb keine Zeit. Denn bald darauf musste erneut der Arzt ins Haus gerufen werden. Barrois, der alte Diener Nortiers, war nach furchtbaren Schmerzen in eine andauernde Ohnmacht gefallen, aus der es ihn nicht zu erwecken gelang. Es ist keine Ohnmacht. Der gute alte Bauer ist tot. Tot? So schnell? Ja, sehr schnell. Nicht wahr? Aber das sollte Sie nicht überraschen. Herr und Frau Saint-Mérin starben ebenso schnell. Man stirbt schnell in ihrem Hause. Der Diener des Herrn Nortier wurde vergiftet. Wahrscheinlich mit dieser Limonade. Es gibt ein Gift, das tötet, ohne eine Spur zu hinterlassen. Es gibt aber eine Art, das Gift festzustellen. Es färbt nämlich Lackmuspapier blau. Passen Sie auf. Sehen Sie, der unglückliche Barrois ist vergiftet worden. Der Tod ist in meinem Haus. Sagen Sie lieber das Verbrechen. Sie haben Verdacht auf jemanden? Ist es nicht ein alter Grundsatz der Justiz? Suche, wem das Verbrechen nützen konnte? Doktor, wie oft ist nicht die menschliche Justiz durch dieses unheilvolle Wort irregeleitet worden? Denken Sie an die Opfer. Herr und Frau Saint-Mérin, Herr Nortier. Was sagen Sie? Herr Nortier? Glauben Sie denn, dass es auf den armen Barois abgesehen war? Nein, nein. Für Herrn Nortier war die Limonade bestimmt. Mein Vater hat aber ebenfalls von der Limonade getrunken. Sein Körper ist an dieses Gift gewöhnt. Ich behandle seine Lähmung seit einem Jahr mit Bruzin. Mein Gott. Doktor. Der Mörder tötete zuerst Herrn Saint-Mérin, dann Frau Saint-Mérin. Es ging nämlich um eine doppelte Erbschaft. Herr Nortier hatte früher ein Testament gegen die Familie für die Armen gemacht, weshalb er verschont wurde. Nun wurde, wie ich hörte, das Testament geändert. Zugunsten von Valentin. Sie selbst. Sie haben soeben die Verbrecherin genannt. Valentin. Sie hat die Arznei eingepackt, die man Herrn von Saint-Mérin auf der Reise nach Paris entgegenschickte. Sie hat den Trunk für Frau Saint-Mérin und für Herrn Nortier bereitet. Ja? Fräulein von Villefort ist die Giftmischerin. Herr Staatsanwalt, tun Sie Ihre Schuldigkeit. Was ist, wenn Sie sich täuschen, Doktor? Wenn jemand anderes dahinter steckt? Meine Tochter wird nicht durch mich dem Henker ausgeliefert werden. Gut. Ich werde warten. Dieser Tage war es auch, dass der Vicomte Andrea Cavalcanti bei Herrn Baron Danglars erschien und dem Bankier gestand, was sein Herz bewegte. Was kann ich für Sie tun? Ihr freundliches Verhalten. Er habe in der Familie des Bankiers eine so freundliche Aufnahme gefunden und sich überzeugt, durch eine Heirat mit Fräulein Danglars sein Glück sicher zu begründen. Sind Sie nicht vielleicht noch etwas zu jung, um an die Ehe zu denken, Herr Andrea? Nein. In Italien verheiraten sich die vornehmen Herren im Allgemeinen sehr früh. Nun, ich nehme an, dass Ihr Antrag, der für mich ehrenvoll ist, auch meiner Frau und meiner Tochter angenehm sein wird. Aber mit wem besprechen wir die finanziellen Angelegenheiten? Schicklicherweise können nur die Väter in dieser wichtigen Sache über das Glück ihrer Kinder entscheiden. Mein Vater ist ein weiser Mann und voller Fürsorge für mich. Er hat es wahrscheinlich vorausgesehen, dass ich in Frankreich bleiben will. Er hat mir einen Brief gesandt, in dem er mir vom Tage meiner Vermählung an 150.000 Franc Rente sichert. Und ich hatte immer die Absicht, meiner Tochter 500.000 Franc zur Mitgift zu geben. Außerdem ist sie die einzige Erbin. Ja. Es wäre übrigens auch möglich, dass mir mein Vater statt der Rente das ganze Kapital gibt. Und unter ihren gewandten Händen würden diese 2 bis 3 Millionen bestimmt 10% bringen. Danglars empfand jene fast erstickende Freude, wie sie ein Geiziger empfindet, der einen verlorenen Schatz wiedererhält. Aber jetzt habe ich aufgehört, mit dem Schwiegervater zu sprechen und wende mich an den Bankier. Und was wünschen Sie von dem? Ich habe übermorgen etwa 4.000 Franc bei Ihnen zu beheben. Ja. Und nun hat mir der Graf von Monte Cristo, von dem ich soeben komme und der herzlich grüßen lässt, eine von ihm unterzeichnete Anweisung über 20.000 Franc gegeben. Ist Ihnen das recht? Gegen diese Papiere gebe ich Ihnen 1 Million. 3 Wochen danach war in der Pariser Welt die bevorstehende Vermählung des Vicomte Andrea Cavalcanti mit Fräulein Danglars allgemein bekannt. Man hatte an den unbekannten Vater Cavalcanti geschrieben. Dieser hatte erklärt, seinem Sohn das Kapital zu den 150.000 Franc Rente zu geben. Es war abgemacht worden, dass die 3 Millionen bei Danglars hinterlegt werden sollten. Der Bankier betete deshalb den Vicomte Andrea Cavalcanti an. Nicht so verhielt es sich mit Fräulein Eugénie Danglars. Sie hatte in Andrea nur ein Mittel gesehen, um von Albert von Morcerf loszukommen. Als sie jedoch bemerkte, dass sich Andrea ihr immer mehr näherte, fing sie an, auch gegen ihn einen sichtbaren Widerwillen zu empfinden, ohne indes zu vergessen, dass dieser einen mächtigen Gönner besaß, den Grafen von Monte Cristo. Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo. Hörspiel in 3 Folgen von Helmut Peschina. 2. Teil. Dramaturgie Thomas Fritz. Musik Mario Peters. Edmond Dantès, Mathieu Carrière. Herr von Morcerf, Wolfgang Pampel. Frau von Morcerf, Corinna Kirchhoff. Albert von Morcerf, Lutz Herkenrath. Herr von Villefort, Jürgen Hentsch. Frau von Villefort, Angelika Domröse. Valentin von Villefort, Frauke Puhlmann. Maximilien Morel, Cornelius Obonia. Baron Danglars, Ulrich Wildgruber. Frau Danglars, Ellen Hellwig. Bertuccio, Thomas Wolf. Andrea Cavalcanti, Götz Schulte. Dr. Horst Hiemer, Notar Fred Alexander. Der Erzähler war Ernst Jacobi. Musikaufnahme und Mischung Hans Kölling, Schnitt Holger Klimchen. Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Walter Niklaus. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunk 1997.